Ich hätte mein Zimmer nicht besser einrichten können. Und seine vielen schönen Bücher im Regal, die würde ich am liebsten gleich alle lesen. Das freut uns sehr, dass du dich schon nach ein paar Wochen hier so wohlfühlst. Es wird noch besser. Die Sachbearbeiterin hat mir gesagt, dass ich mit dem Mietvertrag schon einen wichtigen Schritt weiter bin und... Was? Das sind ja fantastische Neuigkeiten. Und was sagt sie zum Job? Jetzt lass Tahina doch mal zu Ende reden. Ich bin ja schon ruhig. Also sind es vielleicht nicht ganz fantastische Neuigkeiten, aber wenigstens halbe. Das mit dem Job des... Ozan? Also zuerst muss ich euch beiden danken. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ihr mich einfach so genommen habt. Die meisten Leute hören Ausländerbehörde, denken, oh, kompliziert und sagen, auf Nimmerwiedersehen. Naja, um ehrlich zu sein, wir hatten auch eine Diskussion über das Thema. Und meinst du denn, dass das mit dem Job auch noch was wird? Tja, Leute, das sind noch nicht alle Neuigkeiten, die ich für euch habe. Gestern hat mein Chef mir einen unbefristeten Arbeitsvertrag angeboten. Alles, was du brauchtest, war eine Chance. Ganz genau. Alles hat sich irgendwie gegenseitig blockiert. Aber jetzt meinte auch die Frau vom Amt, mit dem Untermietvertrag und einer Jobbestätigung wird mir die Ausländerbehörde sicher die Aufenthaltserlaubnis verlängern. Wow, das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Guckt mal, was ich mitgebracht habe. Madagassischen Torkagasi. Das ist so ein Zuckerrohrschnaps. Der ist hausgemacht, von meiner Freundin. Oh, damit feiern wir. Aber warum lädst du sie nicht ein? Genau. Komm, ich mach uns Essen. Üben Sie nun. Sie hören Fragen. Was wurde im Dialog dazu gesagt? Reagieren Sie nach dem Signal und sprechen Sie frei. Danach hören Sie eine Modellantwort. Aufgabe 1. Was meint Tahina, wenn sie sagt, Marco und sie sind Seelenverwandte? Seelenverwandte sind natürlich nicht wirklich verwandt, aber im Charakter ähnlich. Tahina ergänzt, ich hätte mein Zimmer nicht besser einrichten können. Und seine vielen schönen Bücher im Regal, die würde ich am liebsten gleich alle lesen. Das sind also zwei Aspekte, die die beiden als Seelenverwandte charakterisieren. Aufgabe 2. Warum sagt Ozan in der Mitte des Gesprächs, das sind halbe fantastische Neuigkeiten? Ozan interessiert, was die Behörde zu Tahinas Aufenthaltsstatus sagt. Die gute Neuigkeit, der Mietvertrag ist schon mal ein Schritt. Aber zum Job weiß er noch nichts Neues. So nennt er die fantastische Neuigkeit wenigstens eine halbe fantastische Neuigkeit. Später erklärt Tahina, dass auch das mit dem unbefristeten Job jetzt auch geklappt hat. Herzlich willkommen zu unserer beliebten Quizshow. Unser heutiger Kandidat ist Herr Schmidt. Schön, dass Sie bei uns sind. Danke, ich freue mich auf interessante Fragen. Und wir auf interessante Antworten. Mal sehen, sollen wir anfangen? Klar, gerne. Hier kommt die erste Frage. Wie muss man etwas erledigen, wenn man erst kurz vorher Bescheid bekommt und die Frist schon bald endet? A. Anstrengend. B. Spannend. C. Kurzfristig. Also anstrengend beschreibt, wie das für die Person sein muss. Die hat ja vor allem erst einmal Stress. Und auch spannend passt für mich in dem Kontext. Ach ja, also liegt die Wahl zwischen A und B? Weder noch. Denn kurzfristig bedeutet ja, dass etwas schnell erledigt werden muss, weil die Frist bald endet. Die anderen beiden könnten ja auch in verschiedenen Kontexten passen. Ein spannender Film, eine anstrengende Arbeit. Aber das mit der Frist, das ist kurzfristig. C. Das ist richtig. Wer nur kurz vorher Bescheid gibt, will etwas kurzfristig haben. Und Sie, Herr Schmidt, sind eine Frage weiter. Perfekt. Hier kommt die zweite Frage. Was bedeutet der Satz, selbst wenn du das machst, ich mach das nicht? A. Du kannst das vielleicht alleine, Ich brauche aber Hilfe. B. Es ist mir egal, ob du das machst. Ich mache das nicht. C. Nur wenn du das machst, mache ich das. Sonst nicht. Oh, wow. Das ist ja ein Chaos. Also, können Sie bitte den Originalsatz nochmal sagen? Zu gerne. Das wäre, selbst wenn du das machst, ich mach das nicht. Aha. Sie haben das also wieder so besonders intoniert. Ich glaube ja, da geht jemand in den Protest. Also nach Protest sieht das für mich irgendwie bei allen Optionen aus. Du kannst das vielleicht alleine, ich brauche aber Hilfe. Naja, aber da geht es um Hilfe. Und auch C ist nicht ganz richtig. Da tut ja jemand so, als würde das nur von der anderen Person abhängen. Aber genau das Gegenteil ist es ja. B drückt klar aus, egal was du machst, ich bin nicht dabei. Das muss die richtige Antwort sein. Ich nehme B. Es ist mir egal, ob du das machst. Ich mache das nicht. Und egal, wie sehr ich es versuche, Sie werden nicht unsicher, Herr Schmidt. Auch das ist absolut richtig. Haha, ich kenne Ihre Taktiken. Aber ich bleibe vorsichtig. Oh ja, und besser auch hier, denn jetzt kommt Ihre letzte Frage. Welches Dokument bekommt die glückliche Bewerberin eines WG-Castings meistens? A. Einen Untermietvertrag. B. Einen Mitbewohnermietvertrag. C. Einen befristeten Mietvertrag. Also Mitbewohnermietvertrag? So etwas gibt es nicht. Ein befristeter Mietvertrag ist ja eigentlich nicht so ein Glück. Die meisten wollen ja einfach einen unbefristeten Mietvertrag. Und auch wenn ich selbst noch nie in einer Wohngemeinschaft gelebt habe. Ach ja? Ganz ehrlich, ich habe noch nie zur Miete gewohnt. Schon seit meiner Jugend war das Haus, in dem ich jetzt auch noch wohne, Besitz von der Familie. Oh, dann ist Ihre Wahl aber ganz schön riskant. Finden Sie nicht? Also ein bisschen weiß ich schon dazu. Es gibt ja immer eine Person, die den Vertrag mit dem Vermieter hat. Also mit der Besitzerin des Hauses zum Beispiel. Und dieser Hauptmieter macht dann Untermietverträge. Sie sagen also, es ist A? Genau. Untermietvertrag ist im WG-Kontext realistisch, weil man oft nur ein Zimmer mietet und nicht Hauptmieter ist. Ich nehme A. Untermietvertrag. Und auch das ist richtig! Selbst wenn Sie noch nie in einer WG gelebt haben, Sie kennen die Regeln gut. Und damit sind Sie unser heutiger Gewinner, Herr Schmidt. Glückwunsch! Super! Das war mir wirklich eine Freude. Und uns auch. Dort, wo eine Grenze vor 35 Jahren die deutschen Staaten trennte, liegt heute das grüne Band. Auf 1400 Kilometern Länge ist Platz für Flora und Fauna und viel Geschichte. Thilo Schmidt hat Olaf Olejnik getroffen, der die Gegend gut kennt. Der Kolonnenweg an der früheren Grenze ist fast gesperrt. So viel wilde Natur wächst da. Olaf Olejnik koordiniert für die Naturschutzorganisation BUND die Arbeit auf dem Grenzstreifen rund um die Stadt Salzwedel in der Naturlandschaft der Altmark, an gleicher Stelle, wo er bis 1990 als Grenzschützer gearbeitet hat. Auf der einen Seite Sachsen-Anhalt, früher Deutsche Demokratische Republik. Auf der anderen Seite Niedersachsen, Bundesrepublik. Wo die Baumreihe ist, da ist ein kleiner Graben. So, und in der Grabenmitte, da ist die Grenze. Und dann kam der erste Zaun. Ja, der war dann hier vorne, näher an dem Graben dran. Aus dem Todesstreifen ist nach 35 Jahren das grüne Band geworden. Kein anderes Areal verbindet so viel Biotopfläche in Deutschland. Ein Ort, der früher trennte und heute verbindet. Große Teile des früheren Grenzstreifens haben den Status eines nationalen Naturmonuments. Und wenn bei uns Überschwemmungen sind, zum Beispiel jetzt im letzten Winter, das stand ja hier alles großflächig unter Wasser, monatelang, ein Dreivierteljahr lang, dann haben wir hier Sumpfschnepfen und verschiedene andere Sachen, Kleinenten, die dann auf den Wiesen brüten. Das ist jetzt direkt angrenzend im niedersächsischen Bereich nicht so. Dort hat man viel effizienter gearbeitet mit der Entwässerung und so weiter. Die Natur in seiner Heimat hat Olaf Olejnik schon immer geliebt. Darum war es für ihn auch in Ordnung,

Im nächsten Satz bedeutet das Adverb richtig so etwas wie genau, das stimmt. Ja, richtig. Daran erinnere ich mich auch. Das Adjektiv kann aber auch wie ein Nomen verwendet werden. Dann wird es groß geschrieben. Der oder die Richtige ist eine Person, die gut zu einer Aufgabe oder Sache passt. Er ist der Richtige für diese Arbeit. Das Richtige ist auch eine Sache, die man moralisch richtig und gut findet. Sie will immer das Richtige tun. Üben Sie nun selbst. Formulieren Sie die Sätze neu und benutzen Sie dabei richtig in der korrekten Form. Sprechen Sie nach dem Signal. Danach hören Sie eine Modellantwort. Er ist ein 100%iger Hamburger. Er ist ein richtiger Hamburger. Sie macht ihre Hausaufgaben nie genau. Sie macht ihre Hausaufgaben nie richtig. Er ist bestimmt die passende Person für mich. Er ist bestimmt der Richtige für mich. Tun wir immer noch das, was moralisch gut ist? Tun wir immer noch das Richtige? Das finde ich nicht korrekt. Das finde ich nicht richtig. Russische Oligarchen, Crazy Rich Asians und Wannabe Trumps. Die vulgären Reichen, das sind die anderen. Aber wir Deutschen, nie im Leben. Deutschlands Elite trägt angeblich keine Golfkleidung, sondern einen pragmatischen Wintersportanzug. Sie kümmert sich lieber um Haus und Garten als um Kokain und Champagner. Und klar, ihr Geld hat sie ehrlich verdient. Mit einer Firma, die am besten schon seit Generationen der Familie gehört. Nur bitte nicht länger als seit 1945. Aber das ist eine andere Geschichte. Die deutschen Reichen sind also eine gute Elite. Ha! Im Urlaubsthriller Delicious stirbt endlich auch dieses Klischee. Dabei zeigen sich Esther und John anfangs von ihrer sympathischen Seite. Das Paar ist mit Familie in Südfrankreich. Frankophile Deutsche machen schon mal einen besseren ersten Eindruck als eine Partygruppe auf Mallorca. Okay, die Villa ist vielleicht keine einfache Selbstversorgerhütte. Selbst aufräumen muss man aber doch. An einem Abend aber entdeckt die Familie Theodora. Ja, entdecken könnte man sagen. So wie einen fremden Kontinent. Esther und John nehmen die junge Frau spontan bei sich auf. Die Haushaltshilfe soll nicht einfach nur arbeiten, sie soll sich auch wohlfühlen. Warum? Das offenbart jede Person langsam selbst. Die unterschiedlichen Motive zeigen immer deutlicher, hier ist eine Familie nur auf den ersten Blick zusammen verreist. Eigentlich trägt jeder und jede seine eigene Welt mit sich rum und möchte sie schöner und besser machen, koste es, was es wolle. Köstlich ist auch das Drumherum dieser bösen Taten. Die Kulissen in der Provence sind traumhaft. Die Yachten schippern ruhig an der Côte d'Azur und die Villa wirkt wie aus dem Bildband. Das erinnert natürlich an die US-amerikanische Kultserie The White Lotus. Von außen wie von innen, neokoloniale Dynamiken zeigen sich hier nicht auf Landkarten, sondern im sozialen Miteinander. Oder besser gesagt, gegeneinander. Und klar, nicht nur die Marginalisierten werden Opfer von Betrug und Manipulation. Auch Esther und John müssen Acht geben. Schutz vor Intrige ist hier wenigstens ein Privileg, das die beiden einmal nicht genießen. Zeit für ein Diktat. Nehmen Sie sich etwas zu schreiben, also Papier und Stift oder ein Gerät, auf dem Sie auch auf Deutsch tippen können. Sie hören einen Satz aus diesem Deutsch-Perfekt-Audio, einmal komplett und dann in Segmenten und Wiederholungen. Am Ende hören Sie alles noch einmal ganz, aber ohne Satzzeichen. Dieses Mal brauchen Sie Ausdrücke aus der Interpunktion. Neben dem Zeichen Komma hören Sie noch den Doppelpunkt. Komplette Sätze beginnt man danach mit Großbuchstaben. Außerdem hören Sie Fragezeichen am Ende einer Frage. Gesprochenes steht zwischen Anführungszeichen. Das erste Anführungszeichen wird im Deutschen unten notiert, das zweite notiert man oben. Die großen Lebensmittelketten duzen in der Werbung, Komma, ihre Mitarbeiter fragen mich gelangweilt, Doppelpunkt, Anführungszeichen, willst du mit Karte oder Bar bezahlen? Fragezeichen, Anführungszeichen. Die großen Lebensmittelketten? Die großen Lebensmittelketten duzen in der Werbung, Komma? Duzen in der Werbung, Komma, ihre Mitarbeiter? Ihre Mitarbeiter fragen mich gelangweilt, Doppelpunkt? Fragen mich gelangweilt, Doppelpunkt, Anführungszeichen, willst du? Anführungszeichen, willst du mit Karte oder Bar? Mit Karte oder Bar bezahlen? Fragezeichen, Anführungszeichen. Bezahlen? Fragezeichen, Anführungszeichen. Die großen Lebensmittelketten duzen in der Werbung. Ihre Mitarbeiter fragen mich gelangweilt, willst du mit Karte oder bar bezahlen? Und fertig. Wunderbar. Den Text dazu finden Sie im Booklet oder im Lesemodus unserer App. Danke dir, lieber Peter. Dann hören wir uns wahrscheinlich das nächste Mal wieder auf Deutsch Perfekt Audio.